Kundgabe 5020. Empfangen durch Bertha Dodder am 13.12.1950. Teufel in der Endzeit. Schutz Gottes. Ihr könnet in einer Welt von Teufeln leben und doch eng mit mir verbunden sein. Diesen Trost will ich euch geben, auf dass ihr nicht schwach werdet in der letzten Zeit, die dem Ende vorangeht. Denn in dieser Zeit seid ihr, die ihr mein seid, von Teufeln umgeben, die euch arg bedrängen werden, um des Glaubens willen. Und so ihr ihnen gegenüber meines Namens Erwähnung tut, werdet ihr sie aufreizen, und unter ihrer Bosheit werdet ihr viel zu leiden haben, weil sie alles anfeinden, was zu mir hält. Und doch ist dies gerade eure stärkste Waffe, euer stärkster Schutz, dass ihr mir treu bleibt. Ihr lasset mich dann stets bei euch gegenwärtig sein, und niemand kann euch Schaden zufügen, so ich bei euch bin. Also weile auch ich mitten unter Teufeln, doch im Herzen derer, die mir angehören, die mich lieben und glauben an mich, an meine Liebe und Allmacht, die also überzeugt sind, dass ich sie errette aus aller Not, dass ich auch Herr bin über alles Böse. Ihr werdet eng mit mir verbunden sein, und euer Sehnen wächst von Tag zu Tag, und dieses Verlangen nach mir zieht mich unweigerlich zu euch. Darum brauchet ihr euch nicht zu fürchten, auch in größter irdischer Not. Denn mir ist alles möglich. Ich kann euch erretten aus größter Gefahr und bin auch Sieger über jene. Die Welt wird euch hassen und verfolgen. Ich aber liebe euch und werde euch behüten, bis eure Stunde gekommen ist, da ihr eingehet in mein Reich. Und das sage ich euch zum Trost, dass auch euer Glaube erstarken wird, je mehr an ihm gerüttelt wird, weil die mir ernstlich Zustrebenden von mir selbst Stärkung des Glaubens erfahren und ihre geistige Einstellung zu mir eine Form annimmt, die ein rechtes Kindesverhältnis ist und somit auch das Vertrauen zu mir sehr groß ist, dass sie die irdische Not nur noch wenig fürchten, weil sie voll überzeugt sind, dass ich sie errette. Ich verlasse euch nicht, so ihr mich nicht verlasset. Ihr aber, die ihr mein seid, könnet nicht mehr von mir lassen, weil meine Liebe euch zieht. Darum bin ich euch ständig gegenwärtig und werde es immer sein, und ganz besonders dann, wenn sich die Hölle auftut und gegen euch vorgehen wird. Dann streite ich an eurer Seite, und der Sieg wird unser sein. Amen.